Abschnitt 16 aus Querkopf Wilson von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 16. Kapitel. So viele Aufregungen waren in dem guten Dawson noch nie vorgekommen. Bisher hatte man friedlich geschlafen, jetzt fand man kaum Zeit, einmal einzunicken, denn Schlag auf Schlag folgten einander die größten Ereignisse und unerhörtesten Überraschungen. Freitagmorgen? Erstes Auftreten wirklicher Edelleute von Geburt. Großer Empfang bei Tante Patsy Cooper und ein geheimnisvoller Raubzug. Freitagabend. Der Erbe des vornehmsten Bürgers der Stadt enthält in Gegenwart von 400 Zuschauern einen theatralischen Fußtritt. Samstagmorgen. Der jahrelang unterschätzte Querkopf Wilson erscheint als praktizierender Rechtsanwalt vor der Öffentlichkeit. Samstagabend. Duell zwischen dem ersten Bürger und dem hochadligen Fremdling. Auf das Duell waren die Leute vielleicht stolzer als auf alle übrigen Begebenheiten zusammengenommen. Dass die Stadt der Schauplatz einer solchen Waffentat gewesen war, betrachtete man als die höchste Ehre. Die beiden Kämpfer standen in den Augen ihrer Mitbürger auf dem Gipfel des Ruhms, ihre Namen waren in aller Munde, überall war ihr Lob verkündet. Auch die übrigen bei dem Duell Beteiligten durften sich der öffentlichen Anerkennung erfreuen und Querkopf Wilson war plötzlich zu einer hoch angesehenen Persönlichkeit geworden. Als er am Samstagabend die Kandidatur zur Bürgermeisterwahl annahm, war der Ausgang höchst ungewiss. Am Sonntagmorgen war er ein gemachter Mann und sein Erfolg gesichert. Die Zwillinge genossen jetzt eine begeisterte Verehrung. Jedermann war beflissen, ihnen Liebe und Freundschaft zu erweisen. Täglich wurden sie bald in diesem, bald in jenem Hause zu Mittag und Abend eingeladen. Sie knüpften viele neue Beziehungen an und erweiterten ihren Bekanntenkreis nach verschiedenen Seiten. Durch ihre wunderbaren musikalischen Leistungen entzückten sie alle Welt. Und manchmal gaben sie auch aus dem reichen Vorrat ihrer ungewöhnlichen Talente etwas anderes für die gesellige Unterhaltung zum Besten, womit sie großen Eindruck machten. Sie fühlten sich so wohl in Dawson, dass sie beschlossen, sich um das Bürgerrecht zu bewerben und das reizende Städtchen ihr Lebtag nicht wieder zu verlassen. Das war der Höhepunkt des Glücks. Als sie den Antrag stellten, erhob sich die ganze Einwohnerschaft wie ein Mann und gab ihre Zustimmung und ihren Beifall kund. Dann schlug man den Zwillingen vor, sich zur Aufnahme in den Gemeinderat zu melden, da eine Neuwahl bevorstand und als sie darauf eingingen, war die öffentliche Meinung vollständig befriedigt. Für Tom Driscoll waren alle diese Ereignisse eine schwere Kränkung. Sie gingen ihm tief zu Herzen und bereiteten ihm Qual und Pein. Er hasste die Zwillinge alle beide, den einen wegen des bewussten Fußtritts und den anderen, weil er der Bruder seines Beleidigers war. Von Zeit zu Zeit wunderten sich die Leute, dass weder von dem Dieb noch von dem Dolchmesser und den anderen gestohlenen Sachen das Geringste verlautete. Niemand vermochte Licht in das Dunkel zu bringen. Fast eine Woche war vergangen und noch immer blieb die ärgerliche Angelegenheit ein unlösbares Rätsel. Am Samstag trafen sich Constable Blake und Querkopf Wilson auf der Straße und Tom Driscoll gesellte sich noch rechtzeitig zu ihnen, um die Unterhaltung zu eröffnen. »Sie sehen sehr angegriffen aus, Blake«, sagte er. »Haben Sie irgendeinen Verdruss gehabt?« »Ist's Ihnen vielleicht bei den geheimen Polizeigeschäften nicht nach Wunsch ergangen? Man sagt, Ihre Leistungen auf diesem Felde sollen ganz ungewöhnlich sein.« Blake fühlte sich sehr geschmeichelt, worauf Tom rasch hinzufügte. »Für einen Polizisten vom Lande.« Das ärgerte den Konstabler gewaltig und er gab sich keine Mühe, es zu verbergen. »Jawohl«, antwortete er in gereiztem Ton. »Ich gelte etwas unter meinen Berufsgenossen, trotzdem ich ein Polizist vom Lande bin.« »Oh, bitte tausendmal um Entschuldigung, das fuhr mir nur so heraus. Ich wollte Sie eigentlich nach der alten Frau fragen, die so viele Liebereien verübt hat und nach der Sie fahndeten. Wissen Sie, die Alte mit dem krummen Rücken, deren Sie in kürzester Frist habhaft werden wollten. Nicht wahr, Sie haben das Weib schon eingefangen. Ich wusste ja, dass es so kommen würde, denn leeres Prahlen ist nicht Ihre Sache.« »Der Henker hole das alte Weib!« »Was? Also ist sie noch nicht im Gewahrsam?« »Nein, es war nicht menschenmöglich, sie festzunehmen, sonst hätte es mir gelingen müssen.« »Das tut mir wirklich leid um Ihretwillen, Blake, denn wenn sich ein Polizeibeamter so zuversichtlich ausspricht und hernach...« »Oh, seien Sie ganz außer Sorgen. Auch die Stadt braucht sich nicht zu beunruhigen. Die Diebin entgeht mir nicht. Verlassen Sie sich darauf. Ich kenne Ihre Fährte. Die Spuren, die ich gefunden habe...« »Wirklich. Aber sollten Sie sich nicht doch einen alten, erfahrenen Detektiv von St. Louis kommen lassen, der Ihnen hilft, die Spuren zu verfolgen, damit Sie nicht in die Irre gehen, oder...« »Ich bin selber alt und erfahren genug und brauche niemandes Beistand. Es wird keine Woche, kein Monat vergehen, bis ich Sie habe. Das will ich beschwören.« »Kommt Zeit, kommt Rat«, sagte Tom gelassen. »Aber sie soll ja wohl ziemlich alt sein, und alte Leute leben oft nicht so lange Zeit, wie der vorsichtige Detektiv braucht, um alle Fäden in die Hand zu bekommen und seine heimliche Jagd zu beginnen.« Blake wurde rot vor Zorn über den Spott. Ehe er aber eine passende Erwiderung gefunden hatte, wandte sich Tom zu Wilson und fragte in gleichgültigstem Tone: »Wer hat denn die Belohnung bekommen, David?« Wilson biss sich auf die Lippen, jetzt kam die Reihe an ihn. »Welche Belohnung?« »Eine war ja wohl auf den Dieb gesetzt und die andere auf das Dolchmesser.« »Hm«, antwortete Wilson zaudernd und in sichtlicher Verlegenheit. »Ich weiß nicht, wie es kommt, aber bis jetzt hat sich noch niemand darum beworben.« Tom sagte verwundert: »Das ist doch höchst merkwürdig.« »Wenn es aber einmal der Fall ist, lässt sich's nicht ändern«, entgegnete Wilson etwas ärgerlich. »Gewiss, ich dachte nur, du hättest ein Mittel erfunden und einen neuen Plan ausgeheckt, um die veralteten und unwirksamen Methoden der...« Er unterbrach sich und fuhr zu dem Konstabler gewandt fort. »Nicht wahr, Blake? Sie hatten es auch so verstanden, als brauche man die Verfolgung der alten Frau nicht weiter fortzusetzen.« Der Konstabler war froh, dass nun jemand anders statt seiner in den Schraubstock kam. »Meiner Seele«, rief er, »Wilson hat gesagt, es würden nicht 3 Tage vergehen, bis er den Dieb hätte, samt den gestohlenen Sachen. Und das ist jetzt fast 1 Woche her. Damals behauptete ich gleich, kein Dieb oder Diebsgenosse würde so dumm sein, etwas zu verkaufen oder zu versetzen, weil er doch wissen müsste, dass der Pfandler ja sich beide Belohnungen verschaffen könne, wenn er ihn samt seiner Beute auf die Polizei brächte. Es war der beste Gedanke, der mir jemals gekommen ist.« »Sie würden wohl anderer Meinung sein«, entgegnete Wilson in gereiztem Ton, »wenn Sie meinen ganzen Plan kennten und nicht nur ein Bruchstück.« »Je nun«, meinte Blake nachdenklich, »ich war eben von Anfang an überzeugt, dass Sie mit den 2 Belohnungen nichts ausrichten würden, und bisher habe ich auch recht behalten.« »Meinetwegen, lassen wir es dabei bis auf Weiteres. Mein Plan hat wenigstens ebenso viel Erfolg gehabt als Ihre eigenen Maßregeln, das werden Sie zugeben.« Der Konstabler hatte nicht gleich eine schlagende Antwort bei der Hand, er räusperte sich nur unzufrieden und schwieg. Seit jenem Abend, an dem Wilson einen Teil seiner Absichten kundgetan, hatte sich Tom fortwährend den Kopf zerbrochen, um den ganzen Plan zu erraten. Da ihm das nicht gelang, beschloss er, der klugen Roxana den Fall zur Entscheidung vorzulegen. Sie dachte eine Weile nach und gab dann ihr Urteil ab. Was sie gesagt hatte, leuchtete Tom sehr ein, jetzt aber wollte er die Probe machen und dabei Wilsons Gesichtsausdruck beobachten. »Dass du kein Narr bist, David«, sagte er gedankenvoll, »ist ja vor kurzer Zeit entdeckt worden. Deshalb wird wohl auch der Plan, den du entworfen hast, nicht gerade unsinnig sein, wenn auch Blake anderer Meinung ist. Du brauchst ihn nicht zu verraten, aber lass mich dir sagen, wie ich mir die Sache denke. Du hast $500 für Rückgabe des Messers und 500 für den Fang des Diebes ausgesetzt. Ich will einmal annehmen, dass die 1. Belohnung öffentlich ausgeschrieben und die 2. dem Pfandleier nur durch einen Privatbrief mitgeteilt worden ist. Dann...« Blake schlug sich auf den Schenkel, dass es klatschte. »Donnerwetter, Querkopf, so muss es sein. Er ist hinter dein Geheimnis gekommen. Warum mir das nur nicht von selbst eingefallen ist?« Wilson sagte sich, dass jeder Mensch, dem es nicht an Verstand fehlte, schließlich den Plan erraten musste. Dass Blake den Kunstgriff nicht herausgefunden hatte, nahm ihn nicht Wunder, aber Toms Scharfsinn überraschte ihn. »Es steckt doch mehr hinter ihm, als ich dachte«, überlegte er, äußerte aber nichts dergleichen. »Auf diese Weise«, fuhr Tom fort, »merkt es der Dieb nicht, wenn er in die Falle läuft. Er bringt oder schickt das Dolchmesser, sagt, er habe es billig gekauft oder auf der Straße gefunden und fordert die Belohnung. Natürlich würde man ihn festnehmen, nicht wahr?« »Jawohl.« »Ohne allen Zweifel. Sage einmal, Wilson, hast du das Dolchmesser je gesehen?« »Nein. Hat irgendeiner von deinen Bekannten es in Augenschein genommen?« »Nicht, dass ich wüsste.« »Nun, dann begreife ich wohl, warum dein Plan missglückt ist.« »Was soll das heißen, Tom? Worauf willst du hinaus?« fragte Wilson, dem es unbehaglich zumute wurde. »Ich meine, es gibt überhaupt gar kein solches Messer.« »Meiner treu, Wilson«, rief Blake, »ich möchte gleich $1,000 wetten, wenn ich sie hätte, dass Tom Driscoll es getroffen hat.« Wilson stieg das Blut zu Kopfe. War es möglich, dass die Fremden ihn wirklich zum Besten gehabt hatten? Der Schein sprach gegen sie, das ließ sich nicht leugnen. »Aber was sollten sie damit bezwecken?« Er warf diese Frage auf. »Nun«, sagte Tom, »du selbst würdest vielleicht keinen Wert auf solche Dinge legen, aber sie sind fremd in der Stadt und müssen sich erst die Gunst der Leute erwerben. Muss es ihnen nicht schmeicheln, wenn sie sich als Lieblinge eines orientalischen Fürsten aufspielen können, ohne dass es sie was kostet? Verleiht es ihnen keine Wichtigkeit, wenn sie hier in unserem armen Städtchen glänzende Belohnungen von $1,000 ausschreiben, die sie nie zu bezahlen brauchen? Verlass dich darauf, Wilson, wäre das Messer überhaupt vorhanden, so hättest du es zum Vorschein gebracht. Entweder gibt es also gar kein solches Messer, oder es ist noch in ihrem Besitz. Ich meinesteils glaube, dass sie das Dolchmesser einmal irgendwo gesehen haben. So schnell und geschickt hätte Angelo es nicht aufs Papier zeichnen können, wenn die ganze Sache nur auf Erfindung beruhte. Natürlich kann ich nicht schwören, sie hätten es nie gehabt, aber dass es noch in ihrem Besitz ist, wenn sie es überhaupt mit hierher gebracht haben? Dafür will ich mich verbürgen. Was Tom sagt, klingt sehr einleuchtend, meinte Blake. Das lässt sich nicht bestreiten. Schaffen Sie nur die alte Frau zur Stelle, Blake, und wenn sie Ihnen das Messer nicht abliefern kann, so halten Sie Haussuchung bei den Zwillingen. Nach diesen Worten schlenderte Tom fort und Wilson blieb in sehr gedrückter Stimmung zurück. Er wusste nicht recht, was er denken sollte. Den Zwillingen sein Vertrauen zu entziehen, fiel ihm schwer, und er beschloss, es nicht auf einen so unbestimmten Verdacht hin zu tun. Jedenfalls wollte er sich die Sache erst reiflich überlegen. »Was halten Sie denn davon, Blake?« fragte er. »Ich muss gestehen, ich teile Toms Ansicht. Sie haben das Messer überhaupt nicht gehabt, oder wenn Sie es hatten, so haben Sie es noch.« Die beiden Männer trennten sich. »Ich glaube, dass Sie es gehabt haben,« dachte Wilson im Weitergehen. »Wäre es Ihnen gestohlen, so hätte mein Plan es wieder ans Licht gebracht, das steht fest. Demnach müssen Sie es noch in Händen haben.« Tom hatte dieses wichtige Gespräch begonnen, ohne einen bestimmten Zweck zu verfolgen. Er hoffte nur, Blake und Wilson etwas zu ärgern und sich auf ihre Kosten lustig zu machen. Beim Abschied aber triumphierte er innerlich. Durch den reinsten Glückfall und ohne jegliche Anstrengung seinerseits waren ihm ein paar köstliche Dinge gelungen. Er hatte die beiden Männer an ihrem wundesten Fleck getroffen und gesehen, wie sie sich krümmten. Er hatte in Wilsons zuckersüße Gefühle für die Zwillinge einen Tropfen Wermut gegossen. Den bitteren Geschmack sollte er nicht so bald loswerden. Und, was ihn am meisten freute, es war ihm geglückt, die verhassten Fremden von ihrer Höhe zu stürzen. Blake würde ohne Zweifel die Neuigkeit weiter herumtragen, nach Art des Detektivs, und bevor noch 8 Tage um waren, würde sich jedermann den Zwillingen gegenüber ins Fäustchen lachen, weil sie für eine Kostbarkeit, die sie entweder niemals besessen oder niemals verloren hatten, großartige Belohnungen aussetzten. Tom war wirklich ausnehmend mit sich zufrieden. Die ganze Woche über hatte er sich zu Hause musterhaft aufgeführt. Dem Onkel und der Tante war so etwas noch gar nicht vorgekommen, sie fanden nicht das Geringste an ihm zu tadeln. Am Samstagabend aber sagte er zu dem Richter: »Mir liegt etwas schwer auf dem Herzen, Onkel, und da ich bald fortreise und man nie weiß, ob man sich wieder sieht, ertrage ich es nicht länger. Du hast glauben müssen, dass ich mich aus Furcht nicht mit dem italienischen Abenteurer schlagen wollte. Es kam mir so überraschend, und ich habe vielleicht einen falschen Vorwand gewählt, um davon loszukommen, aber kein Ehrenmann, der von ihm wüsste, was ich weiß, würde sich auf einen Zweikampf mit ihm einlassen.« »So? Und was wäre denn das?« »Graf Luigi bekennt selbst, dass er einen Mord begangen hat.« »Unglaublich!« »Es ist die reine Wahrheit. Wilson entdeckte es in den Linien seiner Hand. Er sagte es ihm auf den Kopf zu und trieb ihn so in die Enge, dass der Graf es eingestehen musste. Beide Zwillinge baten uns jedoch auf den Knien, das Geheimnis nicht zu verraten und gelobten sich hier am Ort, nichts zu Schulden kommen zu lassen. Es war ein so peinlicher Auftritt, dass wir unser Ehrenwort gaben, die Sache geheim zu halten, solange sie ihr Versprechen nicht brächen. Du hättest es auch getan, Onkel.« »Da hast du ganz recht, mein Junge. Ein Geheimnis, das einem Menschen auf solche Weise entrissen worden ist, sollte als sein Eigentum betrachtet und heilig gehalten werden. Ich kann dich nur loben und bin stolz auf dich. Doch ich wollte«, fügte er traurig hinzu, »mir hätte die Schande erspart bleiben können, einem Mörder auf dem Feld der Ehre zu begegnen.« »Es ließ sich nicht ändern, Onkel. Hätte ich gewusst, dass du ihn fordern wolltest, so würde ich es für meine Pflicht gehalten haben, mein gegebenes Wort zu brechen, um das Duell zu verhindern. Aber Wilson konnte man es füglich nicht zumuten, dass er reden sollte.« »Nein, Wilson hat ganz recht getan. Ich mache ihm durchaus keinen Vorwurf.« »Tom, du nimmst mir eine Last von der Seele. Es hat mich im tiefsten Innern geschmerzt, als ich entdeckt zu haben meinte, dass ein Glied meiner Familie sich als Feigling erwies. Du kannst dir denken, wie viel es mich gekostet hat, diese Rolle zu spielen.« »Jawohl, mein armer Junge. Und wie schwer muss es dir geworden sein, die ganze Zeit lang unter einem so ungerechten Verdacht zu stehen. Aber jetzt ist alles wieder gut und der Schaden geheilt. Du hast mir meine Gemütsruhe zurückgegeben und die deinige wiedergewonnen. Wir hatten beide genug gelitten.« Der alte Mann versank eine Weile in tiefe Gedanken. Als er aufblickte, lag ein Ausdruck der Befriedigung in seinen Zügen. »Dass der Mörder mir den Schimpf angetan hat, sich mir auf dem Felde der Ehre gegenüberzustellen, als sei er meinesgleichen, ist eine Sache, die noch ins Reine gebracht werden muss, aber nicht jetzt. Erst nach dem Wahltag will ich Abrechnung mit ihm halten. Ich weiß ein Mittel, wie ich die Brüder schon vorher zugrunde richten kann, und das will ich zuerst anwenden. Keiner von beiden soll gewählt werden, dafür bürge ich. Ist auch sicher noch nichts davon an die Öffentlichkeit gedrungen, dass er ein Mörder ist. Nein, ich weiß es ganz gewiss. Diese Karte behalte ich also einstweilen in der Hand. Am Wahltag werde ich eine Andeutung von der Rednerbühne fallen lassen, dass Ihnen der Boden unter den Füßen brennen soll. Das wird Ihnen den Garaus machen. Ja, aber daneben müssen auch die Wähler gehörig bearbeitet werden. Sobald die Zeit kommt, solltest du das bei dem Volk unter der Hand besorgen. Du kannst dabei etwas draufgehen lassen. Ich werde dich mit Geld versehen.« Eine neue Aussicht, über die verhassten Zwillinge zu siegen. Wahrlich, es war ein Glückstag für Tom. Er bekam Lust, noch einen letzten Pfeil nach demselben Ziel abzuschießen. »Du hast doch von dem wunderbaren indischen Messer gehört, Onkel, über das die Zwillinge solchen Lärm gemacht haben. Weißt du, bis jetzt hat sich auch nicht die geringste Spur davon entdeckt. Man munkelt bereits allerlei in der Stadt und die Leute schwatzen und lachen darüber ohne Ende. Einige glauben, dass es überhaupt nie ein solches Messer gegeben hat, und andere meinen, die Zwillinge hätten das Dolchmesser besessen und besäßen es noch. Ich habe das heute wenigstens von 20 verschiedenen Seiten gehört.« Also wie gesagt, die Tatsache lässt sich nicht leugnen. Tom stand am Schluss der Woche nach seiner tadellosen Aufführung wieder in hoher Gunst bei dem Onkel und der Tante. Auch seine Mutter war mit ihm zufrieden. Im Stillen dachte sie sogar, dass sie anfing, ihn lieb zu haben, aber das sagte sie nicht laut. Sie befahl ihm jetzt, nach St. Louis zu gehen, wohin sie ihm auf dem Fuße folgen werde. Zuletzt zerschlug sie ihre Branntweinflasche und sagte: »Da siehst du's selbst. Deine Mami will dir kein böses Beispiel geben. Sie wird schon sorgen, dass du nicht vom geraden Weg abkommst. Du darfst nicht wieder in schlechte Gesellschaft geraten, hab ich gesagt. Deshalb bleibst du in meiner Gesellschaft. Da bist du am besten aufgehoben. Nun mach, dass du zum Tor hinauskommst.« Noch am selben Abend begab sich Tom an Bord eines vorüberfahrenden Dampfboots und nahm seinen schweren Reisesack voll gestohlener Sachen mit. Er schlief den Schlaf der Ungerechten, der oft ruhiger und fester ist als die andere Sorte. Das wissen wir aus der Geschichte der Henkersnacht von Millionen Spitzbuben. Aber als er am Morgen aufwachte, war ihm das Glück untreu geworden. Ein zweiter Dieb hatte ihm, während er schlief, seinen Raub wieder abgenommen und war damit auf einer Zwischenstation an Land gegangen. Ende von Abschnitt 16.